Ich freue mich, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Und schauen wir mal, ob es mir gelingt, die Problematik so ein bisschen aufzuspannen. Ich will so ungefähr vorgehen. Ich gehe erstmal davon aus, es ist historisch notwendig, den Kapitalismus aufzuheben. Ich will gar nicht so sehr, oder ich werde doch natürlich immer wieder darauf eingehen, warum ist das nötig, aber das ist sozusagen meine Grundlage. Mein Schwerpunkt wird also nicht so sehr die Kritik sein, ich werde den Kapitalismus nicht so sehr auseinandernehmen, sondern ich versuche die Frage mal umzudrehen. Ich will gucken und fragen, ist Aufhebung überhaupt möglich? Also prinzipiell kann ja auch sein, dass der Kapitalismus das Ende der Geschichte ist. Welche Kapitalismusbegriffe gibt es? Also Konzeptionen, Vorstellungen, wie kriege ich den Kapitalismus begriffen, kapiert? Welche Aufhebungskonzepte gibt es und gab es historisch und aktuell? Und dann meine Meinung, kriege ich natürlich auch ein, welche Aufhebungskonzepte oder welches Aufhebungskonzept kann angemessen sein. Kriterien werde ich dann nennen und da könnt ihr ja dann überlegen, ob ihr das teilt oder nicht. Jetzt zu der Frage, wie nennen wir das Kind einer freien Gesellschaft oder Kommunismus oder Kommunismus von Commons? Ich finde das nicht so wichtig. Ihr könnt das nennen, wie ihr wollt. Ich werde einfach die Bezeichnungen wechseln. Ich hoffe, dass jetzt keiner so richtig erschreckt, wenn ich von Kommunismus oder so spreche und sofort Assoziationen hat, ja, Nordkorea und Gulag oder was weiß ich, DDR. Ich hoffe, davon lasst ihr euch nicht beeindrucken. Ich denke, alle, die was mit Emanzipation zu tun haben, müssen sich auch dazu verhalten, dass es genau diese Vorurteile und Zuschreibungen gibt. Auch wenn wir sagen, ich will das nicht und ich fand das doch schon immer scheiße oder so, dazu müssen wir uns trotzdem verhalten. Das ist auch sozusagen eine Geschichte, in der wir auch stehen. Aber Namen sind Schall und Rauch. Aber Marx und Engels haben das Ding tatsächlich Kommunismus genannt. Ich habe zwei Zitate rausgesucht, die ich ganz schön finde. Sie haben gesagt, Kommunismus ist die wirkliche Bewegung, welche den jetzigen Zustand aufhebt. Und sie haben gesagt, Kommunismus ist eine Assoziation, worin die freie Entwicklung eines jeden die Bedingung für die freie Entwicklung aller ist. Also zwei Aspekte sind hier angesprochen. Einerseits Bewegung, Kommunismus als Bewegung und Kommunismus als Assoziation, also als eine Form von Gesellschaft. Man könnte auch sagen, als ein Ziel. Meine These ist jetzt, und so will ich auch den Vortrag aufziehen, man kann die Bewegung der Aufhebung, also das, was wir vielleicht tun wollen, nur denken, wenn man das Ziel der Aufhebung, die freie Gesellschaft, Kommunismus, Kommunismus, egal wie man es nennt, wenn man diese denken kann. Und ich versuche auch so ein bisschen zu zeigen, dass tatsächlich historische Aufhebungskonzepte implizit oder manchmal auch explizit so ein Bild, so eine Vorstellung hatten. Und dass sich von dort aus auch sowas wie eine Strategie oder so ableitete. Wenn das stimmt, die These, dann wäre das die Aufforderung an mich und an uns und an euch, tatsächlich über dieses Ziel stärker nachzudenken. Da ist jetzt aber die Frage, kann man das überhaupt? Kann man über eine freie Gesellschaft nachdenken? Kann man sie denken? Da gibt es zwei Positionen. Die eine sagt, nein, geht nicht. Wir können die Zukunft, offensichtlich ist es was Zukünftiges, nicht voraussagen. Was sagen Marx und Engels? Die sagen, der Kommunismus ist für uns nicht ein Zustand, der hergestellt werden soll, ein Ideal, wonach die Wirklichkeit sich zu richten haben wird. Dieser Satz geht übrigens dem zuerst zitierten Satz mit der Bewegung, Kommunismus ist stattdessen eine wirkliche Bewegung voraus. Also sie grenzen sich hier eindeutig ab und sagen, es ist kein Ideal, sondern es ist die Bewegung. Ich habe noch das zweite Zitat dazugefügt, weil bei Marx und Engels ist das ganz oft so, sie sagen das eine, aber sie sagen manchmal auch das andere. Und ich finde, das muss kein Widerspruch sein. Also Bewegung und Ziel muss kein Widerspruch sein, aber hier sagen sie ganz klar, das Ziel kann auf jeden Fall nicht den Charakter eines Ideals haben. Also das hätte ich gerne, ich wünsche mir das und das. Diese Überlegung ist als sogenanntes Bilderverbot in die Geschichte eingegangen. Natürlich irgendwie ein religiöser Zusammenhang, du sollst dir kein Bild machen von Gott. nicht, du sollst dir kein Bild machen vom Kommunismus. Verboten. Warum verboten? Wenn du das machst, dann schränkst du deine Perspektive genau auf dieses Ideal ein und verlierst möglicherweise aus dem Blick, was rechts und links auch noch wichtig ist oder vielleicht sogar entscheidend ist. Das heißt, jedes Ideal kann dich einschränken. Deswegen ist das auch ein guter Grund zu sagen, Bilderverbot. Jetzt gibt es eine andere Position, eher meine Position, die sagt, doch, man kann freie Gesellschaft denken, aber nur in einem kategorialen Sinne, niemals im Sinne einer konkreten Beschreibung. Was ist das jetzt? Was ist der Unterschied zwischen Kategorien und Beschreibungen? Also Beschreibungen sind, denke ich, klar. Ich sage einfach was über die wirklichen Phänomene, wie sie mir begegnen, aus und das ist dann meine Wahrnehmung, das sind Beschreibungen. Was sind jetzt aber Kategorien im Unterschied dazu? Kategorien sind sozusagen Metabeschreibungen, sind analytische Begriffe. Das sind Verallgemeinerungen historischer oder logischer Entwicklungen von Prozessen. Sie beziehen sich zwar irgendwo auf die Wirklichkeit, aber ihre Aufgabe ist nicht, die Wirklichkeit abzubilden, sondern die Wirklichkeit verstehbar zu machen. Wir alle gehen jeden Tag mit solchen Kategorien, nämlich durch die Welt. Das ist sozusagen unser Weltbild. Diese Kategorien sind sowas wie eine Brille. Und je nachdem, wie die Brille konstruiert ist, nämlich das eine wahr und das andere weniger oder gar nicht, oder es verschiebt sich. Diese Wahrnehmung ist entscheidend dafür, ob wir Zusammenhänge verstehen können. Und ich sage jetzt, solche Zusammenhänge können sich auch auf zukünftige Zusammenhänge beziehen, nämlich dann, wenn es sich entweder um Entwicklungslogiken handelt, also da gibt es einen Entwicklungsprozess und den verstehe ich jetzt, dann kann ich auch sagen, ich kann den verlängern und dann kann ich auch was, zumindest hypothetisch, über die Zukunft sagen. Oder zweitens, ich kann Strukturzusammenhänge kategorial bestimmen. Beispiel. Wert. Was ist Wert? Kann man Wert sehen? Kann man Wert anfassen? Geht nicht. Wert fasst einen Strukturzusammenhang innerhalb der kapitalistischen Gesellschaft. Wert ist ein gesellschaftliches Verhältnis, das genau das Verhältnis von tauschenden Personen ausdrückt. Der Tauschwert ist dann die Erscheinungsform, die wir als Geld kennen. Aber der Wert als analytische Kategorie, die hat sich Marx überlegt, dient nicht dazu, jetzt Erscheinungen zu beschreiben, sondern dient dazu, zu kapieren, dass das Geld nicht die dienliche Inkarnation von Wert ist, sondern tatsächlich einen sozialen Zusammenhang fasst. Nämlich Wert ist ein gesellschaftliches Verhältnis von getrennt produzierenden Menschen, die dann tauschen müssen. Das ist die Kategorie Wert. Also keine Beschreibung, sondern dazu da, Beschreibungen zu machen, Zusammenhänge zu kapieren. Und ich sage jetzt, das kann man auch machen, wenn man sagt, ich habe den Strukturzusammenhang Kapitalismus beschrieben, gefasst, mit Hilfe dieser Kategorien. Jetzt negiere ich diese kategoriale Fassung von Kapitalismus und konstruiere hypothetisch mir einen Strukturzusammenhang, den ich dann Kommunismus nenne. Ich behaupte, das geht. Aber dieser Strukturzusammenhang hat nicht den Charakter einer Beschreibung. Also, ich wurde genau kurz vor der Veranstaltung interviewt und da kam die Frage, wird es im Kommunismus nur ein Parkverbot geben? Meine Antwort war, ich weiß noch nicht mal, ob es da noch Autos gibt. Wer weiß, wie Transport da organisiert ist und Mobilität und so weiter und so fort. Das ist die Ebene von Beschreibung und Konkretion, die man nicht beantworten kann. Ich glaube, das ist klar. Jetzt gibt es historisch zwei Transformationskonzepte, die ich super grob, sorry, im Vorfeld, vereinfacht darstelle. Nämlich, das hängt davon ab, wie ich den Kapitalismus begreife, also welchen Begriff von Kapitalismus ich habe. Habe ich den Begriff Klassengesellschaft im Fokus? Ist das mein zentraler Begriff, um Kapitalismus zu analysieren oder auf den Begriff zu bringen? Dann ist die Vorstellung, wenn die Mehrheitsklasse, die Klasse, die mit den meisten Mitgliedern sozusagen, wenn die die Macht übernimmt, dann kann sie die Produktionsweise umbauen. Warum Produktionsweise? Produktionsweise ist der zentrale Fokus jeder Gesellschaft. Warum? Gesellschaft heißt, dass wir unsere Lebensbedingungen herstellen. Das macht niemand anderes für uns. Wir finden das nicht einfach vor, sondern wir machen es. Wir machen jeden Tag Gesellschaft, wir machen jeden Tag Kapitalismus. Jeden Tag reproduzieren und produzieren wir diese Verhältnisse, die uns dann im Kapitalismus blöderweise als Fremde wieder entgegentreten. Wenn ich diesen Produktionszusammenhang oder kurz gefasst Produktionsweise verändern will, kann ich jetzt auf die Idee kommen, ich muss die Macht ergreifen, also ich muss die Handlungsmacht in der Hand haben und dann baue ich das alles um, so wie ich es gerne hätte. Nicht mehr mit Ausbeutung und so weiter und so fort, sondern alles irgendwie solidarisch oder wie auch immer. Dann geht das so, dann ist das mein Vorgehen. Das wurde historisch auch gemacht, hat den Begriff Sozialismus bekommen. Okay, können wir später vielleicht darauf zu sprechen kommen, ob der Ansatz gelungen war oder nicht. Dann landen wir dann irgendwann in der freien Gesellschaft. Oder Kommunismus oder egal wie ihr das nennt. Ne? Freie Gesellschaft habe ich mal hier als Wort genommen. Zweite Konzeption, Kapitalismus ist eine Warengesellschaft. Hört sich banal an, ist aber weittragend. Wenn ich davon ausgehe, dass der Kapitalismus eine Warengesellschaft ist, primär, dann kann ich überlegen, heute parallel zur Warengesellschaft eine andere Produktionsweise zu beginnen, die nicht auf Warenproduktion basiert. Was das heißt, darauf komme ich noch zu sprechen, weil ihr erahnt es vielleicht, das ist mein favorisierter Ansatz. Der Witz ist jetzt, das Ziel ist tatsächlich direkt die Produktionsweise, die kapitalistische Produktionsweise, durch Aufbau einer anderen Produktionsweise, die nicht auf Waren basiert, abzulösen. Das kann Probleme haben, kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, aber jedenfalls landen wir dann auch beim Ziel in der freien Gesellschaft, so was kann jetzt funktionieren. Ich gehe die beiden jetzt nochmal durch. Kapitalismus als Klassengesellschaft, was ist da der Analyse- oder Kritikfokus? Kapital und Arbeit als gegensätzliche, manche sagen auch antagonistische Klassen. Die bekämpfen sich, die haben Interessen, die nicht in Übereinstimmung zu bringen sind. Kann man auch drüber diskutieren, ich will es mal so stehen lassen. Mehrwert als zentraler Begriff. Warum? Also erstmal, Mehrwert ist die Differenz zwischen dem Wert der Arbeitskraft. Ich verkaufe meine Arbeitskraft, indem ich einen Arbeitsvertrag unterschreibe und dafür Lohn kriege oder ein Gehalt. Und dem Wert der von meiner Arbeitskraft, von mir produzierten Waren. Diese Differenz nennt man Mehrwert. Wenn die jetzt privat angeeignet wird, durch das Kapital, dann nennt man das Ausbeutung. Auch dieser Begriff wird ja ganz lustigerweise immer völlig falsch benutzt, auch in der öffentlichen Meinung. Also Ausbeutung findet nicht nur etwa dann statt, wenn die Leute nur 2 Euro pro Stunde kriegen, sondern sie findet auch statt, wenn sie 20 oder 200 Euro pro Stunde kriegen. Sonst würde das Kapital das nämlich gar nicht machen. Es würde ja gar nichts bringen, denn das Kapital muss sich den Mehrwert aneignen, um als Kapital existieren zu können. Privateigentum an Produktionsmitteln ist dafür die Voraussetzung. Ich komme auf den Begriff Privateigentum noch zu sprechen. Der Handlungsfokus unter dieser Prämisse, total verkürzt, kann man völlig ausweiten, ist der Interessenkampf. Wenn Kapital und Arbeit gegensätzliche Interessen haben, dann muss ich entweder als Kapitalinhaber sozusagen oder als auf der Seite desjenigen, der nur noch die Arbeitskraft zur Verfügung hat, die zu verkaufen, meine Interessen gegen die andere Seite zur Geltung bringen. Kann ich in Gewerkschaften organisieren, Parteien, Politik machen, wie auch immer. Ziel ist dabei, eine Umverteilung zugunsten der Arbeitsklasse zu erreichen. Also derjenigen, die ihre Arbeitskraft verkaufen. Die politische Intervention zur Beeinflussung des Staates ist ganz wichtig, weil der Staat, das hatten wir ja schon bei dieser linken Seite gesehen, der Staat das Instrument ist, um irgendwelche Umbauten, Umverteilungen und so zu machen. Zum Beispiel über Steuern oder wie auch immer. Perspektivisch Übernahme der Staatsmacht, das hatten wir schon, aber letztlich, ironischerweise kann man fast sagen, Staatsmacht übernehmen, stark machen, um sie absterben zu lassen. Eine komische Konstruktion, aber so war das gedacht. Im Kommunismus, in der freien Gesellschaft, gibt es dann keinen Staat mehr, weil die Leute dann ihre Angelegenheiten selbst organisieren. Und Staat heißt immer, da gibt es eine dritte Instanz, die organisiert Angelegenheiten für mich. Ob mir die passen oder nicht. Ich muss denen dann folgen. Okay, ein Widerspruch schon mal. Kapitalismus als Warengesellschaft, was ist da der Analyse- und Kritikfokus? Ware, logischerweise, heißt ja auch schon so, aber Ware wird jetzt nicht als Ding begriffen, als Sache, sondern vor allen Dingen als soziale Form, wie dieses Ding in die Welt kommt. Also in der Ware steckt nämlich drin, dass es sich um eine getrennte Produktion von privaten Inhabern, Verfügern von Produktionsmitteln ist, die, weil sie getrennt produzieren, zusammenkommen müssen, auf dem Markt nämlich, tauschen müssen. Da kommt die ganze Geschichte mit den Werten ins Spiel, mit dem Tauschwert, mit dem Geld. Und dann komme ich auch da an die Ware nur ran, wenn ich Geld habe, wenn ich keins habe, dann bin ich raus und vor und so weiter. Also die sind gezwungen, dass Produkte, wenn sie getauscht werden, tatsächlich wahre Form annehmen. Dieser Kapitalismus, ich hatte das jetzt schon so schön versucht anschaulich zu beschreiben, erzeugt in dieser Dynamik permanent Gegensätze des sich gegenseitigen Ausschließens, Exklusion. Der Verkäufer hat einen völlig anderen Blick auf den Tauschvorgang als der Käufer. Der eine ist am Geld interessiert, der andere an der Nützlichkeit des Dings. Derjenige, der einen Arbeitsplatz hat, schließt den aus, der ihn braucht, weil der den nicht mehr kriegt, der sitzt jetzt. Und so weiter. Ich komme nochmal da später darauf zu sprechen, aber erstmal so als Ansatz, im Kapitalismus werden permanent, bewegt sich permanent die Produktion und die sozialen Beziehungen rund um die Produktion, bewegt sich im Gegensatz. Besitz an Reproduktions- und Produktionsmitteln ist ein Fokus der Analyse. Warum steht jetzt hier Besitz und nicht Eigentum? Weil es einen Unterschied gibt zwischen Besitz und Eigentum. Der ist ganz wichtig zu verstehen. Eigentum ist eine abstrakte Rechtsform. Steht irgendwo im Gesetz, da steht drin, Eigentum ist, wenn du über eine Sache verfügen kannst und legitimer, rechtlicherweise die anderen von der Verfügung ausschließt. Eigentum ist also auch eine soziale Beziehung, nämlich zwischen mir und den Ausgeschlossenen. Ich verfüge, schließe die anderen aus. Nicht ich jetzt physisch, sondern rechtlich. Und kann notfalls die Staatsmacht, Staat wichtig, geht nicht ohne, holen und sagen, der hat es geklaut. Ich habe aber das Eigentum. Ich kann den anderen rechtlich ausschließen. Besitz ist jetzt die tatsächliche Verfügung und nicht die rechtliche Verfügung und Exklusion, sondern die tatsächliche Verfügung über eine Sache. Das ist ein Unterschied. Beispiel. Ich bin Eigentümer einer Wohnung, in meinem Eigentum muss ich aber nie gewesen sein. Sondern, das ist eine reine Rechtsbeziehung, steht irgendwo auf dem Papier. Der Mieter meiner Wohnung ist aber der Besitzer oder die Besitzerin. Denn die oder der läuft täglich durch die Wohnung durch oder setzt sich da rein, dann besitzt er oder sie die Wohnung. Das heißt, es ist eine tatsächliche, praktische Beziehung. Und diese Kritikrichtung, die jetzt sagt, Warengesellschaft ist der Fokus, sagt nun, es kommt nicht so sehr darauf an, wer die rechtliche Verfügung hat, sondern es kommt auf die tatsächliche Verfügung an. Vorgriff bei den Commons ist das oft der Fall, dass zwar ein Privateigentum existiert, aber tatsächlich der Besitz anders funktioniert. Dieser Unterschied eröffnet Handlungsmöglichkeiten, wenn man Besitz und Eigentum nämlich zusammenschmeißt, gerät aus dem Blick, dass man ja tatsächlich sich Verfügung auch holen kann, selbst wenn der Eigentümer zum Beispiel damit nicht einverstanden ist. So, der Handlungsfokus ist jetzt der Aufbau neuer sozialer Formen, der Peer-Produktion. Jetzt bringe ich hier einen neuen Begriff rein. Was heißt Peer? Peer ist der oder die gleichrangige Person. Auf einer Ebene sind wir und diese gleichrangigen Menschen, die organisieren jetzt Produktion. Ich gehe noch später darauf ein, wie, aber erstmal ist das ein Begriff, der häufig verwendet wird. Peer-Produktion. Handlungsfokus ist Beitragen statt Tauschen und Besitz statt Eigentum. Hier kommt das nochmal als Schlagwort rein sozusagen. Beitragen statt Tauschen. Es geht, da es nicht um die Ware geht, nicht um Tauschen, sondern um Beitragen. Also es muss was getan werden und wer macht es? Freiwillig diejenigen, die beitragen. Komme ich auch noch drauf zu sprechen. Dann auskooperieren von warenförmigen Strukturen. Was heißt auskooperieren? Innerhalb der Warenlogik. Als Produzent zum Beispiel von Waren gehe ich auf den Markt und versuche, in der Konkurrenz zu bestehen, also meinem Konkurrenten Konkurrenz zu machen, einen Marktanteil zu erobern. Ich versuche, ihn auszukonkurrieren, wenn man so will. Da wir, die Commons-Bewegung, nicht in dem Feld, sozusagen auf dem Spielfeld der Ware operieren, sondern sagen, lassen wir rechts liegen, wir bauen unser eigenes Feld, können wir trotzdem in eine Beziehung zu den wahren Produzenten treten, was aber jetzt kein Konkurrenzverhältnis ist, sondern ein Verhältnis von unserer Kooperation funktioniert so gut, dass wir die Kooperation der Privatproduzenten beiseite schieben. Beispiel. Wikipedia hat den Brockhaus und die Encyclopædia Britannica auskooperiert. Die Encyclopädia Britannica und der Brockhaus hat Menschen beschäftigt, Geld dafür gezahlt, dass sie diese Enzyklopädie produzieren als Ware. Die wird dann verkauft und davon reden. Das gibt es bei Wikipedia nicht. Das ist Beitragen statt Tauschen. Die Menschen tragen ihr Wissen bei, machen diese Wikipedia-Seiten und verbessern die und so weiter und so fort. Organisieren eine Form von Kooperation, die der Privatproduktion so weit überlegen ist, dass die das Handtuch geworfen haben und gesagt haben, damit können wir nicht mithalten. Perspektivisch geht es darum, die Peer-Produktion durchzusetzen und letztlich geht es darum, alle Spaltungen und damit auch den Staat aufzuheben. Komme ich auch nochmal drauf zu sprechen. So, jetzt vergleichen wir kurz die Ansätze. Klassengesellschaftsfokus sozusagen. Ich habe das mal als schematischer Stapel gemacht, sozusagen von den basalen Funktionen bis nach oben zu den komplexen Funktionen des Finanzkapitals. Da muss gearbeitet werden, Waren kommen daraus, müssen getauscht werden, Wert, Geld, Verwertung, Kapital muss immer wieder investiert werden und so weiter, Mehrwert, Profit wird gemacht und dazu braucht man auch das Finanzkapital. Und das kann man alles kritisieren, alles notwendig zu kritisieren, aber die Klassengesellschaftsposition kritisiert vor allem die obersten vier Punkte. Ist klar, wenn ihr euch erinnert, der Sozialismus beanspruchte, diese vier Ebenen anders zu organisieren, auf der Grundlage dieser beiden Ebenen, die weiter existieren. Der Sozialismus war eine warenproduzierende Gesellschaft. Es war eine adjektivische Gesellschaft. Es hieß dann immer, sozialistische Warenproduktion, sozialistischer Dings, sozialistisches Geld, sozialistisches dies und jenes. Warenproduktion. Dieser Kritikfokus nimmt genau diese unteren vier Scheiben sozusagen in die Kritik und sagt, wenn wir was verändern wollen, dann müssen wir tatsächlich eine Alternative zu der Art und Weise der Produktion in Form von Waren finden. Sonst reproduzieren wir die Grundlage immer wieder, selbst wenn wir versuchen, da drauf sozusagen was Schönes anderes aufzubauen. Das funktioniert nicht. Und so ist die entsprechende Kritik. Die Seite kritisiert, ihr da drüben, die immer die Warengesellschaft kritisiert und einfach was Neues denkt einführen zu können, ihr vernachlässigt ja völlig den Machtaspekt. Ernstzunehmendes Argument. Die Gegenposition sagt, aber ihr denkt, ihr könnt mit Warenproduktion eine andere Gesellschaft machen, das ist doch naiv. Ihr reproduziert ja die Grundlage dessen, worauf der Kapitalismus basiert. Ihr unterbestimmt die Produktion, der Produktionsaspekt ist der zentrale, den müsst ihr verändern. Okay, ich habe mich schon geoutet, ich stehe auf der zweiten Position der Kritik der Warenproduktion, also eher der Grundsatzkritik. Warum ist das jetzt wichtig? Karl Marx hat gesagt, man kann Karl Marx beliebig zitieren. Ich mache das auch. Man findet auch immer gegensätzliche Aussagen oder modifizierte. Aber ich kann behaupten, ich habe die ersten zwei Sätze des Kapitalsband 1 zitiert und da spricht er aus, was die Grundlage ist. Der sagt nämlich, der Reichtum der Gesellschaften, in welchen kapitalistische Produktionsweise herrscht, erscheint als ungeheure Warensammlung, die einzelne Ware als Elementarform. Und deswegen muss unsere Untersuchung beginnen mit der Analyse der Ware, sagt Marx. Und dann baut er sein ganzes Ding baut auf diesen ersten zwei Sätzen auf, oder auf den ersten Satz genau. Weil ja das Kapital mit diesen drei Bänden ist eine Analyse des Strukturzusammenhangs Kapitalismus, die er logisch entwickelt, kategorial entwickelt. Er hat nicht den Anspruch, sozusagen jetzt jede Erscheinung zu beschreiben, obwohl er in den Fußnoten immer auch viele Illustrationen hat. Aber der Fokus ist die kategoriale Entfaltung dessen, was kapitalistische Dynamik bedeutet. Und darin kommt jetzt das Wort Elementarform vor. Und darauf setze ich jetzt, nehme mir das, was heißt jetzt Elementarform? Also erstmal, ich glaube, das ist schon klar geworden, Ware und Produkt sind keine Synonyme. Das ist wichtig. Manchmal spreche ich mit Leuten und die sagen, wie willst du jetzt gar keinen Waren mehr haben, dann haben wir ja gar nichts mehr. Da sage ich, nee. Produkte nehmen Warenform an, wenn sie getrennt privat produziert werden und dann werden sie getauscht. Dann nehmen sie Warenform an. Wenn man das aber anders organisiert, dann nehmen Produkte gar keine Warenform an. Das ist schon mal wichtig. Also, Ware ist ein sozialer Zusammenhang der Produktion von Gütern. Und eine Sache. Das ist eine Doppelbeziehung. Das ist jetzt der erste Satz, der auf dieser Folie steht. Marx hat das auch dann benannt. Er hatte gesagt, das ist der Warenfetisch. Der Warenfetisch, kurz sagt nach Marx, eigentlich treten uns die sozialen Beziehungen, die wir in dieser Produktionsweise eingehen, dann in dinglicher Form entgegen. Das sieht so aus, als ob das nur Dinger sind. Tatsächlich sind die Dinger Verkörperung von sozialen Zusammenhängen. Getrennt produzierte Güter, die getauscht werden müssen, in denen ein Vergleich stattfindet, Äquivalentenvergleich von Werten, worin verglichen wird, der Aufwand der Arbeit, der da drin steckt und so weiter. Das will ich gar nicht alles im Detail aufmachen. Wichtig ist zu verstehen oder zu erahnen, was da für eine Dynamik drin steckt in diesem simplen Wort Ware. Von da aus kann ich mir den sozialen Zusammenhang erschließen. So. Jetzt komme ich auf das Privateigentum. Warum ist das komisch für mich, mit dem Privateigentum? Privateigentum ist eigentlich ein weißer Schimmel. Denn Eigentum ist immer privat. Ich hatte ja schon beschrieben, Eigentum ist eine soziale Exklusionsbeziehung, die rechtlich formuliert wird. Ich schließe die anderen aus, zack, ich habe alleinige exklusive Verfügung über das Ding. Das ist Eigentum. Und privat heißt nichts anderes. Ich beraube die anderen ihres Zugriffes auf diese Sache, die mein Eigentum ist. Ich schließe die anderen aus. Also ist im Prinzip die gleiche Bedeutung. Warum würde und wird immer noch Privateigentum davon gesprochen? Warum? Das hat einen Grund. Der Grund ist, dass dem Privateigentum das Gemeineigentum gegenübergestellt wird. Also privat hört sich so nach individuell an und gemein hört sich irgendwie so nach gemeinsam und für uns und so. Tatsächlich ist Gemeineigentum nichts anderes als kollektives Privateigentum. Auch Gemeineigentümer schließen die anderen, die nämlich nicht zu den Gemeineigentümern gehören, aus. Das ist auch eine Exklusionsbeziehung. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, was alles Gemeineigentum ist, von dieser Bedeutung des Wortes her, verflüchtigt sich schnell der positive Klang. Aktiengesellschaft ist ein Gemeineigentum. Gehört niemandem individuell, sondern einer Gemeinschaft von Aktionären. Genossenschaft, das hört sich schon mal ganz gut an, aber ist auch ein Gemeineigentum. Im Prinzip sowas wie eine Aktiengesellschaft, nur ohne Aktien und nach ganz anderen Regeln und so weiter. Ich will die nicht gleichsetzen und so weiter. Genossenschaft, was ganz, funktioniert auch ganz anders, hat auch ganz andere Möglichkeiten. Aber es ist nichts prinzipiell anderes als Eigentum. Und, wenn man dann genau hinguckt, Warenkunst. Darauf kommt es mir an. Eigentum, mein Fazit, ist die Kehrseite der Ware. Ware ist ja auch so eine Exklusionsbeziehung des Gegeneinanders, dieser Dynamik. Und Eigentum fasst das eigentlich nur noch rechtlich. Also Eigentum und Ware, das ist wie Deckel auf Topf. Und wenn du den Deckel wegnimmst, geht's nicht mehr. Kannst du keine Warenproduktion mehr machen. Du kannst nur tauschen, wenn du die anderen vorher ausgeschlossen hast. Dann kannst du tauschen. Wenn die anderen einbezogen sind, dann kann ja jeder das haben. Sinnvollerweise. Deswegen Eigentum und Ware kleben zusammen. Die Ware bewegt und verwandelt sich permanent. Das hatte ich schon ein bisschen versucht zu beschreiben, in gegensätzlichen, sich ausschließenden Formen. Da gehe ich jetzt ein paar Begriffe, die ich auch wieder nicht erläutere. Relativ- und Äquivalentform, konkrete und abstrakte Arbeit, Gebrauchswert und Wert, Produktion und Verwertung, Kauf und Verkauf ist vielleicht noch am simpelsten. Diese Gegensätzlichkeit ist nicht einfach etwas, was da draußen passiert und mit mir nichts zu tun hat, sondern ich mache das ja. Ich bin ja permanent in sozialen Zusammenhängen, in denen ich das mache. Produziere, verteile, kaufe. Mach's mal jetzt konkret, steht ja auch da. Klassengegensatz hatten wir schon. Geschlecht. Sexismus. Sexismus ist eine Form der Exekution von Exklusion. Ich schließe die anderen aus. entlang einer der Dimension Geschlecht oder Hautfarbe, Rassismus, sexuelle Präferenz, Homophobie, alles mögliche, binäre Geschlechterzuordnungen und so weiter. Oder das Alter. Alte Menschen werden ausgegrenzt, weil sie nichts mehr wert sind. Fitness. Die jungen Fitten zählen und so weiter und so fort. Also es gibt eine unendliche Zahl von Dimensionen, wo Leute immer ausgeschlossen werden. Ich fasse das jetzt für mich so zusammen. Nicht eine Dimension ist die wichtigste und die anderen sind Nebenwidersprüche, so hieß das früher, sondern die Exklusionslogik selber, also genau das zu erzeugen, das ist das Merkmal, was den Kapitalismus bestimmt. Und wo das dann sozusagen aufbricht, ist auch ein historisches Produkt. Wenn das stimmt, dann kann man nicht sagen, wenn ich den Klassengegensatz beseitige, dann ist alles gut. Dann regeln sich die anderen Nebenwidersprüche von automatisch. So ein bisschen dachte man das früher. Dann sagte man auch, scheiße, das mit dem Patriarchat ist ja irgendwie doch auch irgendwie schon älter und so. Gut, nehmen wir das noch dazu. Haben wir schon mal Klassen und Patriarchat. Und dann kam das mit Rassismus. Ja, Rassismus ist auch schon irgendwie und so. Nehmen wir das auch noch dazu. Und so weiter. Es gab dann so eine Tendenz der Diskussion, sozusagen, wo immer mehr addiert wurde. Und ich glaube, inzwischen können wir an dem Punkt angekommen sein, zu sagen, die Addition bringt es nicht, sondern es kommt darauf an zu erkennen, dass dahinter ein Mechanismus steckt, nämlich diese Explosionslogik. Und wenn wir die nicht aufknacken, poppt uns das an allen möglichen Enden andauernd wieder hoch. Waren sind jetzt aber doppelt versaut. Sie sind nicht nur die soziale Form sozusagen unserer Art zu produzieren, sondern in der Ware steckt stofflich, dinglich drin, wofür sie gemacht sind. In den Waren ist das eingeschrieben. Als bekanntes Beispiel kennt ihr vielleicht dieses Planned Obsolescence. Geplanter Verfall. Hier, diese Glühbirnen, die halten eigentlich 20.000 Stunden. Dann haben sich die Glühbirnenhersteller, das ist ja schon in den 20er Jahren, zusammengesetzt und gesagt, was für ein Wahnsinn. Dann kaufen die Leute ja nichts mehr. Dann haben sich verabredet und gesagt, eine Glühbirne hat per Definition nur noch 2.000 Stunden zu halten. Statt 2.080. Damit die Leute Glühbirnen kaufen. Also wurde dieser geplante Verfall eingebaut und so weiter und so fort. Gibt es 100.000-fach, ihr kennt das von euren Druckern und was weiß ich. Ist nicht so, dass der Kapitalismus nicht auch in der Lage wäre, was anderes zu produzieren, tut er auch. Aber mir kommt es jetzt hier auch darauf an, dass tatsächlich in die stoffliche Gestalt eingeschrieben ist, was der Zweck ist. Nämlich Geld zu machen. Davon sind auch die Produktionsmittel betroffen. Das heißt, Produktionsmittel sind nicht neutral, sondern sind in bestimmter Weise gemacht. Zum Beispiel, was mir jetzt wieder wichtig ist als Ingenieur, auch bei Waren, aber auch bei Produktionsmitteln, ich kann diese Scheißteile, die ich kaufe, nicht aufmachen und reparieren. Weil die so kompakt und verschlungen und integriert gebaut sind, dass ich da überhaupt nicht mehr rankomme. Das ist ein Designprinzip, was natürlich einhergeht mit dem dahinterstehenden Geschäftsgeheimnis. Das muss gewahrt werden, weil die ja alle gegeneinander konkurrieren und sich nicht verraten wollen und so weiter. Und du sollst dann auch ein neues Teil kaufen, wenn es kaputt ist, anstatt ein winziges Ding auszutauschen. In den Dingen steckt Kapitalismus drin. Die Dinger sind nicht neutral. Deswegen kann man nicht einfach sagen, wie die Idee dieser Klassengesellschaftsherangehensweise ist, wir nehmen die Macht und dann nehmen wir die Produktionsmittel und dann produzieren wir das schöne Leben. Ist das alles schon gelaufen? Weil mit den Produktionsmitteln kann ich tatsächlich auch nur diese Dinger produzieren. Wir müssen tatsächlich gucken, uns alles angucken und sagen, kann man das gebrauchen, taugt das was? Was kann man verändern und dann vielleicht weitermachen? Oder weg damit. Neu entwickeln. Wir müssen neue Produkte schöpfen. Wenn man das macht, kommt tatsächlich was anderes raus. Und es ist, ich rede ja nicht jetzt so theoretisch, sondern das sind ja alles Auswertungen von tatsächlich schon stattfindenden Prozessen. Und da gebe ich euch jetzt drei Beispiele. Wikipedia hatte ich schon. Auch von der Gestalt her ist Wikipedia anders als ein Brockhaus. Nämlich, alle können mitarbeiten. Ich kann auf den roten Link klicken und losschreiben. Einen neuen Artikel anlegen. Geht beim Brockhaus nicht, oder ging auch nicht. Aber noch schönere Beispiele sind die beiden anderen. Ich weiß nicht, ob ihr da schon mal von gehört habt. Wikispeed und Open Source Ecology. Wikispeed ist, die bauen Autos. Jetzt kann man sagen, oh, warum Autos und so weiter? Prinzip in diesem Bereich ist, worauf die Leute abfahren, was ihr Ding ist, was machen sie. Und es gibt eine Community, die Wikispeed-Community, die sagt, wir haben Autos und die sind schlecht, wir bauen bessere Autos. Zum Beispiel Autos, die 1,5 Liter auf 100 Kilometer verbrauchen, die sicher sind, die modular sind, wo jeder rankommen kann, wo ich den Motor von Benzinmotor nach Elektromotor in 10 Minuten selber austauschen kann, wo ich die Radaufhängung tauschen kann, wo ich alles schnell selber ändern kann. Das ist dieses Beispiel. Hier sieht man so ein Foto von der Garage, wo dieses Wikispeed-Auto gebaut wurde. Hier ist noch so ein Bild. Das wurde in den USA gemacht. Und der Witz ist jetzt folgender. Der Innovationszyklus, um von der ersten Idee bis zu so einem Auto da zu kommen, dauert, lass mich jetzt nicht lügen, ich glaube 3 Monate oder 6 Monate. Wisst ihr, wie lange das dauert in der Autoindustrie? Minimum 10 Jahre. Minimum 10 Jahre. Warum? Weil genau dieses Prinzip, alles muss total integriert sein, alles muss völlig geheim bleiben, alles muss meine eigene Entwicklung sein, alles muss natürlich auf Verkaufbarkeit durchgestylt sein und alles muss so gemacht werden, dass die Produktionsmittel, die ich dafür kaufe, die 100 Millionen Euro kosten, die müssen sich rechnen. Das heißt, ich muss sicher sein, dass dieses Scheißteil 1 Million Mal durch meine Presse rollt, die wahnsinnig teuer ist, sonst zahlt es nicht aus. Bei diesem modularen Prinzip kann ich das Auto super schnell ändern. Ich kann auch Komponenten zusammenbauen, ich kann andere Motoren einbauen und so weiter. Modulares Prinzip. Das heißt, beim Design wurde nicht geguckt, wie kriege ich das möglichst kompakt zusammengebaut und so, dass da keiner mehr dran schrauben kann, sondern umgekehrt. Da wurde immer auf die Schnittstellen geguckt. Wie kann ich den Lenker schnell austauschen? Das ist ein Schnittstellenproblem. Du hast das Chassis und du hast den Motor und es muss da irgendwie, keine Ahnung, muss zusammenpassen. Also ist es eine Frage, wie designe ich das technisch? Oder wie mache ich das, dass ich den Motor auswechseln kann? Möglichst wenig Schrauben habe, etc. pp. Das ist ein anderer Fokus, weil hier meine Bedürfnisse ganz andere sind. Die Bedürfnisse heißen hier, ich möchte tatsächlich das Ding besitzen. Ich möchte darüber verfügen, tatsächlich. Mir nutzt es nämlich gar nichts, wenn ich so ein Auto jetzt kaufe und das ist mein Eigentum, dann ist das so eine Art Miete, weil ich kann ja nichts wirklich machen. Nichts wirklich mehr. Ich musste in eine Spezialwerkstatt nur für den kleinsten Kram fahren. Früher ging das noch, aber heute nicht mehr. Dann gibt es dieses Open Source Ecology. Die arbeiten zusammen übrigens. Open Source Ecology ist auch aus den USA. Deren Ziel ist, die 50 wichtigsten Produktionsmittel zu bauen, zu entwickeln, tatsächlich in die Welt zu setzen. Die man braucht, die 50 wichtigsten Produktionsmittel, die man braucht, damit eine kleine Stadt, ein Village, alles, was es zum Leben braucht, selber produzieren kann. In der Region. Also hier sieht man 2 Maschinen, diesen Strecker und diesen Earthquake Compressor. Das heißt, das ist eine Maschine zum Herstellen von Steinen, um Häuser davon zu bauen. Das sind 2 von diesen 50. Da gibt es eine ganze Palette, da gehören dann so Laserschneider dazu und so weiter. Alles auf Hightech auch. Mit den Lasercuttern können Sie dann die Metallteile schneiden, um dann diese Geschichten hier zusammenzubauen und so weiter. Damit bauen Sie dann Ihre Häuser. Und der Witz ist jetzt, es ist das gleiche Prinzip wie bei Wikispeed. Die wussten erst nichts voneinander. Die haben getrennt sozusagen gemacht und haben sie sich gefunden und haben sich quasi entdeckt. Ist ja völlig das gleiche, nämlich alles total modular. Du kannst nämlich hier das Antriebsaggregat aus diesem Trecker rausnehmen und in diese Steinpressmaschine reinbauen und damit die Steine machen. Und du kannst es in andere Antriebssysteme reinbauen und so weiter und so fort. Auch hier wieder Modularität, Reparierbarkeit, Open Source steckt ja schon im Namen drin. Also alle Pläne sind offengelegt, du kannst es dir runterladen und morgen anfangen, die Dinger nachzubauen. Ressourceneinsparung, Ressourcenminimierung, also Nutzung von Rohstoffen zu minimieren, ist ein Designziel. Und so weiter und so fort. Also, ein paar praktische Beispiele. Ich habe schon vor 10 Jahren so Vorträge gehalten und da war mein Beispiel immer freie Software. Ich habe gesagt, ja, freie Software und Linux und da entsteht was, ist keine Ware und so. Und dann habe ich gesagt, das kommt bestimmt auch in der stofflichen Produktion. Wer ist genau 40 Gigabyte? Bei Software ist es ja ganz einfach, da kann ich alles so schön kopieren und Wikipedia ist ja auch irgendwie alles so nicht stofflich und so, auch wenn da irgendwelche Server rumstehen. Aber es ist tatsächlich so, das Open Source Prinzip beginnt in allen Bereichen der stofflichen und nicht stofflichen Produktion zu greifen und Leute fangen einfach an, weil sie die Schnauze voll haben und sagen, Warenproduktion, oder nicht mit dem Begriff, sondern sagen meistens, die Produkte sind schlecht, das geht nicht, die sind auch viel zu teuer, weil nämlich, was kann ich alternativ machen, um jetzt meinetwegen in so einem landwirtschaftlichen Bereich da zu produzieren? Naja, ich kann mir natürlich einen Trecker kaufen, der wieder genauso produziert ist, dass ich ihn noch nicht mal reparieren kann und der dann auch noch 10-mal so viel kostet, wie wenn ich das Ding selber baue. 8 bis 10-mal, das ist ungefähr so die Quote. Also, dass der Zweck, die sozialen Beziehungen, die Bedürfnisse vergegenständlichen sich in den Sachen selber. Und das sieht man. Und das kann man nachvollziehen. So, jetzt wieder Theorie. Was passiert da? Karl Marx hat die Ware als Elementarform des Kapitalismus bestimmt. Ich sage jetzt These. Wenn die Ware da die Grundlage ist und die Elementarform, was ist denn die Elementarform dieser neuen Produktionsweise? Ich sage, das sind die Commons. Commons. Was ist das? Neuer Begriff. Jetzt wird es kompliziert. Worauf ich hinaus will, sage ich vorher. Ich will darauf hinaus, dass Commons sowas ist wie die Ware, nur ohne Ware. Commons sind auch eine soziale Beziehung, wie die Ware. Commons sind aber gleichzeitig ja auch irgendein Ding, irgendeine Sache, die da produziert wird. Dieser Doppelcharakter, dass es eine Sache ist, die aber auch eine soziale Beziehung ausdrückt, der ist mir dabei wichtig. Der ist bei der Ware die Beziehung der Getrenntheit, der Gegensätzlichkeit, der Bewegung in Widersprüchen, in sich ausschließenden Momenten, die andauernd gegeneinander arbeiten. Und bei den Commons ist es, ihr ahnt es, das Moment der Kooperation, der Bedürfnisse, ich greife vor. Wichtig nochmal jetzt dieses Bild. Wir haben irgendwelche Ressourcen, die können entweder Naturgüter oder andere Produkte sein. Nicht, also Wissen ist auch eine Ressource, ein weiter Ressourcenbegriff oder irgendwelche anderen stofflichen Dinge. Und Commoning ist jetzt so der Schlüsselbegriff. Commoning heißt Praxis des Commons-Machens sozusagen. Es gibt eine Gemeinschaft, die sich selber Regeln gibt. Bei der Herstellung oder Bewahrung von Produkten unter Nutzung von Ressourcen. Bei der Ware passiert auch nichts anderes, nur in einer anderen Form. Da werden auch Ressourcen genutzt und da werden auch Produkte hergestellt, aber für andere Zwecke in anderen sozialen Beziehungen. Ist ja auch logisch, weil das ist das Gemeinsame. Schließlich leben wir in Gesellschaften und gesellschaftliches Leben heißt, die Lebensbedingungen und all die Dinge, die wir da drin brauchen, herzustellen. Das bleibt. Das geht ja nicht weg. Frage ist nur, wie? Die soziale Form. So. Dieses Bild als Vergleich. Ganz grobe Skizze, wie das im Kapitalismus läuft. Ware wird produziert, dann weil sie getrennt produziert wird, muss getauscht werden, dann kommt dieser Wert als Vergleich der darin enthaltenen Arbeitsmengen zustande. Der Tauschwert tritt dann auf, wird dann Geld, ist die Inkarnation dieses sozialen Verhältnisses Wert. Und Kapital ist dann das Geld, was dann wieder investiert wird, um neue Waren zu produzieren und so geht das immer weiter und das auch noch so, dass da ein Wachstumszwang eingebaut ist. Das will ich jetzt gar nicht erklären, kennt ihr wahrscheinlich auch schon von irgendwo her. Bei den Commons ist es jetzt so, Ressourcen und Commoning kommen zusammen sozusagen. Also Menschen sagen, wir wollen irgendwas machen und was produzieren und was herstellen oder auch erhalten und nutzen dafür Ressourcen und machen das dann. Und was da rauskommt, sind die Commons. Commons, Doppelbeziehung, Sache und soziale Beziehung. Und wichtig ist jetzt, dass diese Feedback-Schleife, die Commons können jetzt wiederum die Voraussetzung für andere Commons oder die gleichen Commons sein als Ressource, wenn die genutzt werden und sich dann mit den anderen verschlingen und vernetzen. Das eigentlich Wichtige sind mir jetzt die roten Dinger hier, und zwar der Standort. Die Ware wird erst produziert und dann wird geguckt, ob die gesellschaftliche Vermittlung funktioniert, sprich, ob die Ware jemals bei irgendjemandem ankommt, der sie braucht. Kann nämlich sein, dass gar nicht klappt, weil die Ware zu teuer ist und weil es niemand kauft oder wie auch immer, dann geht das Ganze schief und dann ist aber da sozusagen schon Ressourcen verbraucht worden, Energie verbraucht worden, Menschen verbraucht worden und so weiter und so fort. Egal, interessiert das Kapital nicht, interessiert ja nur noch Geld, weil hinten runterkommt. Wenn es nicht klappt, geht die Firma pleite. Ganz zu schweigen von den Externalisierungen, also all das, was sozusagen ja dann nicht als Kosten auftaucht, sondern in die Umwelt geht, in die Knochen geht der Menschen, in die Peripherie der Welt geht, wo Kinderarbeit stattfindet und so weiter. Erst wird produziert und dann wird gedacht. Hier wird erst gedacht, Commoning, erst mit den Bedürfnissen überlegt, was wollen wir da eigentlich machen und dann gibt es dann möglicherweise auch Konflikte und so. Und dann wird produziert, wenn ich also weiß, was ich brauche. Da weiß ich es nicht, da weiß ich. Und der folgende Vergleich macht das hoffentlich nochmal deutlich. Die Bedürfnisse werden im Nachhinein bestätigt oder auch nicht. Die Bedürfnisse werden vorher vermittelt. Das heißt, Zielkonflikte werden intern verhandelt. Was sind Zielkonflikte? Das hatte ich vorhin. Ich möchte gern was haben und gleichzeitig entsteht bei der Produktion ein Abgas, was da in die Umwelt geht. Das ist ein Zielkonflikt. Ich möchte eine saubere Luft haben und ich möchte dieses Ding haben. Und das ist uns ja vorher klar, dass das so stattfindet, interessiert aber hier nicht, weil die Zielkonflikte werden hier externalisiert. Wenn der Staat nicht kommt und sagt, hier Gesetz, weswegen ich ihn da brauche. Hier nicht, weil hier sind direkt die Bedürfnisse, direkt und nicht vermittelt über Dritte, direkt die Bedürfnisse Thema. Ich möchte gerne dieses haben, aber bitte keine, nicht unter der Prämisse Luft wird versaut. Oder unter der Prämisse dies oder jenes. Oder. Das heißt, hier werden die Bedürfnisse vorher verhandelt, ausgetragen, diskutiert. Und dann wird entschieden, wie machen wir das? Wie machen wir es möglichst so, dass dieser Konflikt aufgelöst oder verschoben werden kann? Ziel ist klarer Profit, wisst ihr alle. Hier sind die Ziele immer multidimensional, es sind immer viele Ziele. Es gibt nicht nur ein so ein simples Ziel, Hauptsache du machst Geld und es rechnet sich. Zeiteinsparung ist hier eine ganz wichtige Sache. Zeiteinsparung heißt, ich muss immer schneller, immer mehr produzieren, weil ich sonst nicht konkurrenzfähig bin. Ich werde also permanent gepeitscht, entweder sozusagen direkt Personal oder durch die Strukturzusammenhänge, Markt, dass der Markt sagt, wenn du zu lange brauchst, wird es zu teuer, dann kriegst du es nicht los. Permanenter Druck, Zeit einzusparen. Deswegen gibt es ja dieses verrückte Gleichzeitige von Arbeitslosigkeit und Karushi. Ne? Das ist ja Tod durch Arbeit. Hier wiederum ist Zeitverausgabung natürlich Teil der Bedürfnisse. Es ist schlicht ein Aspekt von Lebensqualität. Ich kann ja sagen, ich möchte gerne langsam. Ich möchte so, wie es mir passt, wie es mir gefällt, wie es mir entspricht. Ich habe einen anderen Biorhythmus, wie auch immer, und den möchte ich gerne berücksichtigen. Das ist ein Bedürfnis. Das spielt hier keine Rolle. Also, Erzeugung von Spaltung und Ausschluss habe ich jetzt häufig genug erwähnt. Logik der Exklusion und hier Logik der Inklusion. Es gibt eine positive Reziprozität. Also ich bin auf die anderen positiv bezogen, in dem Sinne, den Marx und Engels damals schon erahnten, als sie gesagt haben, die Entwicklung eines jeden als Bedingung für die Entwicklung aller. Und ich würde hinzufügen, und umgekehrt. Das ist natürlich eine reziproke Beziehung. Das heißt, die Inklusionslogik strebt ständig danach, Leute einzubeziehen, weil sie gebraucht werden, weil ihre Kreativität gebraucht wird, weil ihre Persönlichkeit gebraucht wird, weil ihre Kritik gebraucht wird, weil ihre Ideen gebraucht werden. Hier wiederum sind nur die sozusagen zu integrieren, die verwertbar sind. Alle anderen interessieren nicht. Und zwar wegen dieser simplen, eindimensionalen Zielsetzung Geld machen. Produktionsweise. So, wenn die Ware, die kapitalistische Warenproduktion ergibt, ergeben die Commons-basierte Peer-Produktion. Oder den Kommunismus. Beitragen statt Tauschen habe ich schon genannt. Besitz statt Eigentum habe ich schon genannt. Jetzt hier noch Selbstentfaltung statt Selbstverwertung. Ich nenne diesen Inklusionszusammenhang auch oft Selbstentfaltung. Ich entfalte meine Bedürfnisse, mein Wollen und Wünschen, meine Persönlichkeit in Einbeziehung der anderen, weil die anderen meine Entfaltungsbedingungen sind. Selbstverwertung ist sozusagen das Stichwort für die kapitalistische Produktion. Ich muss gucken, kriege ich meine Arbeitskraft verkauft oder kriege ich mein Produkt verkauft. Ich muss mich permanent selbst verwerten. Selbstorganisation statt Fremdbestimmung ist auch klar. Man könnte auch für dieses Commoning als Überschrift Selbstorganisation setzen. Die Fremdbestimmung hatte ich ja auch schon ein paar Mal erklärt. So, jetzt kommt die schwierigste Frage. Bisher war ja Peanuts. Kann man ja irgendwie vielleicht, könnt ihr gleich noch sagen, nachvollziehen. Aber wie kommt man jetzt von dem einen zum anderen? Das ist hier die eigentliche Herausforderung. Jetzt haben wir sozusagen, jetzt habe ich das eingelöst, was ich vorher gesagt habe. Ich habe so ein bisschen das Ziel beschrieben. Auf so einer kategorialen Ebene. Ich habe von mir keine Bilder bekommen. Doch, ich habe keine Bilder bekommen, aber nur, ich habe so Keimformen bekommen. Keimformen heißt, die Bioproduktion entsteht und entwickelt sich schon im Alten. Das ist eine Absage an die Vorstellung, dass wir heute schlafen gehen und morgen aufwachen und es ist Kommunismus. Sowas geht nicht, sondern der Kommunismus entsteht als kommunistisches im Kapitalismus. Das ist eine harte Aussage, hätte man vor 10 Jahren noch nicht so hingenommen, weil das erstmal brutal klingt. Wie kann Kommunismus im Kapitalismus entstehen? Das muss so sein, weil eine Produktionsweise immer aus der anderen hervorgeht, sich aus ihr entwickelt. Und zwar in einer Weise, die ich doppelte Funktionalität nenne. Was heißt das? Doppelte Funktionalität heißt, die Peer-Produktion, die für mich jetzt so diese Kernelemente darstellt, die muss auch für die alte Produktionsweise einen Vorteil bieten. Warum? Weil nur dann, wenn sie auch für die alte Produktionsweise in gewisser Weise einen Vorteil bietet, sie sich mit Unterstützung des Alten auch ausbreiten kann. Wenn sie nur immer quasi als solches in einer Nische existiert und keinen Vorteil bietet, kann sie quasi keinen Saft saugen aus dem Reichtum, der hier nun mal unbestreitbarerweise immer noch mit Warenproduktion gemacht wird. Okay, jetzt könnte man aber sagen, wenn das aber so ist, ist es scheiße, weil dann wird ja doch wieder nur der Alte, dann nutzen die das ja aus, das Kapital. Richtig, machen sie auch. Die nutzen das aus. Warum? Weil es einen Kostenvorteil bietet. Weil Software kostet nichts. Den kann ich nehmen und einsetzen. Oder ich kann diese ganzen Entwürfe von Mickey Speed oder vom Global Village Construction Set, die kann ich mir runterladen, ja auch als Warenproduzent, und dann sagen, ja, tolle Idee, mache ich jetzt, verkaufe das als Waren. Und der Maintainer von dem Mickey Speed, der hat gesagt, in 5 Jahren wird Autoindustrie nicht mehr so existieren, wie sie heute existiert. Sondern sie wird nach dem Wikispeed-Prinzip produzieren oder sie wird nicht mehr produzieren. Das heißt, es gibt sozusagen sogar einen Zwang, sich dieser Methoden auch anzunehmen und sie zu adaptieren. Wenn das aber alles wäre, dann wäre es eine Modernisierung von Kapitalismus. Deswegen ist die zweite Bedingung, die gleichzeitig gelten muss, wichtig. Es muss eine Inkompatibilität zur Warenproduktion geben. Das heißt, die Produktionsweise selber, die sich da jetzt im Kleinen entwickelt, als Keimform, die muss nach nicht warenförmigen Prinzipien arbeiten und bei ihrer Ausdehnung genau dieses Prinzip auch verstärken und erhalten. Und es kann jetzt natürlich auch in die eine oder andere Richtung umkippen. Zack, warum? Kann ich doch das schöne Global Village Construction Set mit seinen 50 Maschinen, komme ich dann auf die Idee und sage, so, das sieht ganz gut aus, ist eh viel billiger, konkurrenzfähig, jetzt produziere ich das, hole ich mir Kapital rein und produziere das am Fließband und haue das in den Markt und mache da jetzt ordentlich Geld mit. Dann würde es in Richtung Warenproduktion umkippen und dann würden die Projekte all das, wovon sie leben und wovon sie sozusagen, was ihre Grundlage ist, nämlich die bedürfnisgetriebene Produktion und so weiter, die würden sie aufkündigen. Und meine Voraussage in dem Sinne wäre dann, oder in dem Falle wäre dann auch, dann würden sie auch schrittweise das, was sie tatsächlich auch stofflich von den anderen unterscheidet, schrittweise aufgeben. Weil dann natürlich nahe liegt, ist vielleicht doch nicht so gut, wenn ich jetzt da Warenproduktion mache, dass mein Konkurrent davon erfährt, was ich da mache, also mache ich da jetzt ein Geschäftsgeheimnis drauf, mache das wieder zu, mache da wieder Closed Source draus. Aber der Witz ist, es ist Open Source. Open Source ist aber gleichzeitig auch so eine Art Garantie, dass tatsächlich es für alle Open Source ist. Also wenn ich jetzt anfange, damit Waren zu produzieren, dann kommt vielleicht ein großer Produzent, mal den Ford, an und sagt, ja, wir haben ja das große Kapital, da kannst du mal sicher sein, wir können das viel besser. Also es gibt auch auf der Seite der Warenproduzenten nicht so eine, es ist nicht so eine einfache Beziehung, dass sie das nur einfach nehmen müssen, weil die sind ja in einem Konkurrenzverhältnis. So kommt es also darauf an, schaffen wir es, die Produktion auf der neuen Grundlage, die Warenform frei ist, zu entfalten und genau diese Features zu behalten, Bedürfnisorientierung und so weiter, oder kapieren wir nicht die Gefahr, die darin liegt, das Zeug jetzt zur Ware zu machen und ohne, dass wir es mitkriegen, unter der Hand wird unser Projekt auf einmal transformiert, doch in eine ganz normale Produktion von Waren. Kann passieren. So, Peer-Produktion kann sich dann durchsetzen, sozusagen der nächste Schritt, logische Schritt, der anstünde, wenn die Warenlogik nicht mehr trägt. Es setzt sich was Neues dann durch, wenn das Alte nicht mehr funktioniert. Wenn die Warenlogik flächendeckend in einer Weise nicht mehr funktioniert, dass die Leute massenhaft den Eindruck haben, ich kriege morgen meine Lebensbedingungen nicht mehr auf diese Weise gesichert, dann ist das eine Bedingung dafür, dass sich die neue Produktionsweise auf eigener Grundlage entfalten kann. Also sprich vorhanden ist, wo die Leute dann sagen, wir brauchen was Neues, denn es gibt was Neues und ich gehe jetzt auf diesen Pfad und unterstütze das, ich steige jetzt in diese Art und Weise der Produktion von Lebensmitteln ein. Setzt aber schon ein Vernetzungs- und Verbreitungs- und Verdichtungsgrad voraus, der sehr, sehr hoch sein muss. Also wir können das uns nicht so vorstellen, sozusagen, können wir das morgen machen? Nee, morgen geht nicht. Warum? Weil wir immer noch im Keimformstadium sozusagen sind. Es gibt nur Inseln, die das anfangen und anfangen damit zu lernen. Wir sind noch lange nicht hier, aber wenn wir in eine krisenhafte Situation geraten und ich befürchte ja, der Kapitalismus kommt zu schnell da rein, dass nichts mehr geht, dann hoffentlich in einer Situation, wo wir schon weiter sind mit der Commons-basierten Tierproduktion. Jetzt dieser schöne Satz, eine neue Produktionsweise setzt sich nur durch, wenn sie sich als neue Produktionsweise durchsetzt. Nicht als neue Herrschaftsform, nicht als neue Machtverhältnisse, nicht als neue politische Partei, die jetzt gewinnt, sondern nur indem wir es tatsächlich machen, tatsächlich anders produzieren, sonst setzt sie sich nicht durch. Die Einwände, dass da ja aber real Machtverhältnisse sind, die dem entgegenstehen, sind berechtigt. Aber ich würde die gerne getrennt diskutieren, was das jetzt heißt unter den Bedingungen, die ich vorher mit dieser doppelten Funktionalität beschrieben habe. Also dem gleichzeitigen Interessiertsein des Kapitals an Kosteneinsparung heißt nicht unbedingt jetzt kaputt machen von Peer-Produktion und möglicherweise, dass sie langsam den Bach abgehen. Das ist eine ist ja auch nicht nur für uns schwierig und bringt Widersprüche, bringt ja auch fürs Kapital Widersprüche, die es nicht so einfach bewältigt kriegt. Ich sage jetzt wieder These, das kann man dann auch noch weltgesellschaftlich verallgemeinern. Da gibt es ein paar Stichworte zu. Ein Stichwort ist jetzt gar nicht von mir, sondern von Elinor Ostrom. Ihr wisst ja, die hat 2009 den Nobelpreis für ihre Commons-Forschung bekommen. Und sie hat so ein Stichwort gewählt, das heißt polycentric governance heißt es in Englisch. Also ein polyzentrisches heißt ein mehrzentriges Modell von Organisation von Commons. Weil bisher haben wir uns Commons ja immer so vorgestellt als ein Projekt. Jetzt ist die Frage aber, wie stehen die zusammen in einem Zusammenhang? Gibt es dann sowas wie Commons von Commons von Commons, also so eine Art Meta-Commons, die sich die Bedingungen dafür organisieren, dass sich die einzelnen Projekte entfalten können und so weiter? Dann habe ich das jetzt in Vermittlungsmatrizen, das heißt, nach welchen Kriterien, wenn es jetzt nicht mehr der Tausch und der Markt und die Geldlogik ist, nach welchen Kriterien wird jetzt gesamtgesellschaftlich Verteilung organisiert? Ich glaube, das sind zwei Kriterien, nämlich Bedürfnisse und Reputation. Reputation kann man auch heute schon sehen. Wenn du Geld kriegst für Lohnarbeit, dann ist das bestechend. Du solltest schließlich aushalten. Wenn du Anerkennung für eine Tätigkeit kriegst, die anderen gut finden, dann ist das Reputation. Dann ist das die Wertschätzung, Wert jetzt tatsächlich in einem ganz anderen Sinne, die Wertschätzung, im alterssprachlichen Sinne, die Wertschätzung von Menschen, dass genau hier eine Inklusionsbeziehung existiert, weil du hast was für andere geschaffen, was ihnen wertvoll ist. Diese Art von Reputation ist eine ungeheure Antrieb und Bestätigung genau dieses Wunsches, genau das zu tun. Das heißt Feedback in einem positiven Sinne. Wenn ich genau das tue, was ich tun will und andere finden das gut, dann ist das das Beste, was passieren kann. Das ist der Idealfall. Aber es ist auch die Matrix sozusagen, der Hintergrund, vor dem man dann Konflikte lösen kann oder Konflikte angehen kann. Spekulation. Abbau des Staates, Aufbau von Meta-Commons. Warum in diesem Pair? Ich sage immer gerne, Staat brauchen wir da nicht mehr, weil da ja viele zu regelnde Angelegenheiten sind da nicht mehr da. Aber Institutionen, braucht man die nicht vielleicht doch? Ich würde sagen ja. Weil es gibt nun mal übergreifende Aufgaben, die möglichst stabil auch allgemein organisiert sind. Wasserinfrastruktur, Mobilitäts-, Transportinfrastruktur und so weiter. Das sind auch übergreifende strukturelle Voraussetzungen, die durchaus auch Institutionen brauchen können. Also Meta-Commons möchte ich nennen. Gesellschaftliche Arbeitsteilung. Früher hätte ich da hingeschrieben, die gesellschaftliche Arbeitsteilung darf auf keinen Fall geringer werden, sondern muss eher noch zunehmen. Und dann wurde ich darauf aufmerksam gemacht, dass es ja tatsächlich eine Menge an gesellschaftlicher Arbeitsteilung gibt, die wirklich katastrophal unsinnig ist. Es ist ja völlig katastrophal unsinnig, den berühmten Joghurt 1000 Kilometer durch Europa zu kutschieren, bis er irgendwo landet und dann gekauft werden kann. Das ist einfach von der Seite der stofflichen Verschwendung von Energie und allem Möglichen unsinnig. Das heißt, diese Art von Arbeitsteilung, dass die einen das machen und die einen diesen kleinen Handschritt und die nächsten treten noch den Deckel drauf, die anderen drucken das oder wie auch immer diese Arbeitsteilung funktioniert, da gibt es auch was zurückzunehmen und abzubauen. Gleichzeitig ist auch Arbeitsteilung nötig. Beispiel hatte ich dann hier unten. Aufbau problemzentrierter Global Commons. Das heißt, es gibt ja eine Menge Probleme, die geradezu nach Arbeitsteilung schreien. Nämlich zum Beispiel die Klimaerwärmung, die Klimakatastrophe, die droht. Oder das Ozonloch, das ist schon fast aus der Debatte verschwunden, dabei verbrennen sich die Leute in Australien schon permanent die Haut. Und so weiter. Das heißt, es gibt eine Reihe von Problemen, die tatsächlich durch höhere Arbeitsteilung schneller gelöst werden müssen. Oder der Maintainer von Wikispeed sagt immer, wir machen es, aber wir sind Auto-Nerds. Also Nerds sind ja diese Verrückten, die genau das machen wollen und so weiter und das dann auch tun. Aber was wir brauchen, ist natürlich, dass es neben den Auto-Nerds die Polio-Nerds gibt. Also Polio-Kinderlähmung ist ein Problem und da gibt es dann so einen Polio-Impfstoff, den man da irgendwie, der wird irgendwie noch gesucht, dass das irgendwie überall passt, dass endlich Kinderlähmung beseitigt wird. Und er sagt, wenn man das nach den Multi-Speed-Organisationsprinzipien machen würde, dann würde Polio ganz schnell aus der Welt verschwinden. Das ist eine Frage von sozialer Organisation, von Kreativität. Das geht ganz schnell. Und wenn man da eine Arbeitsteilung hinkriegt, die nicht warenförmig und verwertungslogisch organisiert ist, dann kriegt man Polio aus der Welt. Die Polio-Nerds sozusagen werden gebraucht und die gibt's. Die, ich weiß nicht was, jetzt kann man sich beliebige Probleme überlegen und die These ist ja sozusagen implizit, für jedes Problem gibt es einen Nerd. Also einen, der genau sagt, das ist mein Ding, das löse ich jetzt. Mit anderen zusammen natürlich. So beantworte ich dann auch immer die Frage, ist da noch alles da? Ja, ich glaube, dann ist noch alles da. Wir brauchen nicht diese komische Warenproduktion, sondern es gibt Leute, die haben Bedürfnisse und es gibt welche, die genau das machen wollen. Das passt zusammen. Dazu sind wir einfach netterweise so super unterschiedlich. Wir sind einfach Persönlichkeiten mit unterschiedlichen Bedürfnissen und Bedürfnisse sind immer auch produktive Bedürfnisse und nicht nur konsumtive. Ja, und Geld gibt es dann sowieso nicht mehr und Nationalstaaten können wir auch knicken, brauchen wir nicht mehr. Will ich jetzt nicht ausdehnen, sondern zusammenfassen. Hier wird oft entgegengehalten, völlig unrealistisch, was du da erzählst. Ich sage, das andere ist unrealistisch. Für mich, tut mir leid, ist das andere unrealistisch, die Macht zu übernehmen und dann alles neu zu sortieren. Das halte ich für unrealistisch. Deswegen bin ich auch mega super Politik skeptisch. Ich glaube nicht daran, dass man über Politik wirklich was grundsätzlich verändern kann, weil das alles über den Staat geht und weil diese ganzen Zwänge so sind und der Staat seine Funktion hat im Kapitalismus und die wird ja nicht grundsätzlich abgeben. Legen auch dann nicht, wenn die Linke 50%. Worum geht es eigentlich? Eigentlich geht es darum, global und historisch gesprochen, um ein neues Mensch-Natur-Verhältnis. Weil, so wie das jetzt organisiert ist, geht die Natur in den Arsch und wir mit. Oder umgekehrt, beides. Ist aber völlig klar, ne? Warum ist das ein guter Ansatz? Weil es tatsächlich, ich habe nur zwei Beispiele genannt, weil es eine vielfältige existierende Bewegung gibt, die einfach schon angefangen hat. Und die gesagt hat, okay, es mögen Schwierigkeiten kommen, es mögen Widersprüche kommen, wir mögen Fehler machen, schließlich fangen wir ja an, aber wir machen trotzdem. Wir fangen jetzt mal an. Diese vielfältige Bewegung ist nicht eine irgendwo, sondern es gibt sie fast überall. Wir müssen sie nur wahrnehmen und dann überlegen, ist das was für mich? Ist das mein Ding? Bin ich ein Nerd? Kann ich da einsteigen oder ist das nicht, sage ich lieber, mach mal, nicht mein Ding. Dann muss man das Geldproblem lösen. Übrigens, Frage, wie machen das diese Projekte mit dem Geld? Sie sammeln Spenden, die machen das über Kickstarter, das sind solche Crowdfunding-Plattformen. Da wird ein Projekt vorgestellt und dann sagen, sie wollen gerne 50.000 Dollar sammeln. Wenn ihr jetzt spendet und bis dann und dann sind die 50.000 Dollar zusammen, dann kriegen wir die und ihr kriegt dafür ein paar Goodies. Das wird also aufgeführt. Und wenn nicht, dann kriegt ihr das Geld. So funktionieren diese Crowdfunding-Sachen und das funktioniert. Die haben ein paar hunderttausend Dollar eingesammelt, dieses Open Source Ecology, was erstmal bedeutet, sie müssen nicht das Zeug verkaufen. Obwohl sie auf so eine Idee schon gekommen sind. Liegt ja auch nah. Jetzt haben wir da schon mal so einen schicken Trecker und wir haben zwei davon gebaut, kann man nicht einen verkaufen und unser Projekt finanzieren? Okay, beim ersten Mal ist es vielleicht undramatisch. Wenn dann aber die nächste Idee kommt, wäre es nicht toll, Trecker dafür zu produzieren, sie zu verkaufen, um dann das Projekt zu finanzieren, fängt es an umzukippen. Weil ich dann die Marktlogik adaptieren muss. Weil ich mich dann fragen muss, was ist eigentlich wirklich gut verkaufbar? Was will denn der Markt, was machen die Konkurrenten und so weiter. So weiter geht die ganze Logik los und schon rutsche ich in die Warenlogik rein. Das heißt, es gibt keine Garantie, dass das nicht passiert. So, dann gibt es einen Haufen Widersprüche und ich denke, dass wenn wir die Kriterien klar haben und meine Vorschläge sind immer dafür da, so diese Kriterien so ein bisschen klarer zu sortieren, dann können wir Widersprüche solidarisch lösen. Ich sage immer, eigentlich ist das Ziel, Solidarität überflüssig zu machen. Weil Solidarität ist ja immer irgendwas, wo wir andere unterstützen, die genau das, was sie eigentlich brauchen, nicht haben. Wenn aber alle das haben, was sie im Prinzip brauchen, also ihre Bedürfnisse befriedigen können, brauchen wir auch keine Solidarität mehr als Extraaktivität. Man könnte sagen, dann ist alles solidarisch, okay, bin ich mit einverstanden. Aber sozusagen als Unterstützungs- und Hilfeaktivität von Menschen, die das brauchen wir es jetzt tatsächlich. Wir müssen solidarische Strukturen aufbauen, um uns gegenseitig dabei zu unterstützen, mit Widersprüchen, Existenzwiderstrüchen teilweise klarzukommen. Aber mit dem Ziel, dass diese Unterstützungen wechselseitig langfristig überwiesen werden. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit.